¿Sabes quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Crazy like a fool. She's crazy like a fool. We'll be right back. Bueno, el sonido es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Yeah. don't play your rock and roll to me. That ain't the way it's meant to be. I ain't so blind that I can't see. Just let it lie, let it be. So don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll to me. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll to me. Who said the web of life is woven in a dream? Don't know what it means to live for someone else you can't just take. Oh, when you're bitten by the truth, you blame it on your misspent youth. You never seem to learn by your mistakes. So don't talk to me, I'm wild, wild angel. Well, I'm the type of guy who will never settle down. Lucille's not in sight. Ask my friends about her, all her lips were tight. Lucille, you know, do your daddy's will. Ain't nothing to you, but I love you still. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much of God, turn to man insane. You broke my will, the one thrill. Goodness gracious, great. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Licht aus, warm, spot on. Sie treffen sich täglich um 3:15 Uhr. Stammtisch im Eck in der Konditorei. Oh, oh yeah. Und blasen zum Sturm auf das Kuchengefick, auf Schwarzwälder Kirsch und auf Sahne-Baiser. Auf Früchte, Eis, Ananas, Kirsch und Banane, aber bitte mit Sahne. Wohnen wir seit einem Jahr und sind hier wohl bekannt. Doch stell dir vor, was ich soeben unter unserer Haustür fand. Es ist ein Brief von unseren Nachbarn, darin steht, wir müssen raus. Sie meinen, du und ich, wir passen nicht in dieses ehrenwerte Haus. Wenn du mich fragst, diese Heuchelei halte ich nicht länger aus. Hey, wir packen unsere 7 Sachen und ziehen fort aus diesem ehrenwerten Haus. Ihr werdet euch noch wundern, wenn ich erst Rentner bin. Sobald der Stress vorbei ist, dann lang ich nämlich hin. Aha, aha, aha. Da fühl ich äußerst lässig, das Haar, das mir noch blieb. Ich ziehe meinen Bauch ein und mach auf heißer Typ. Aha, aha, aha. Und sehen mich die Leute entrüstet an und streng. Dann sag ich, meine Lieben, ihr seht das viel zu eng. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Mit 66 Jahren, da kommt man erst in Schuss. Mit 66 ist noch lang noch nicht Schluss. Ah, aber bitte mit Sahne. ich sag auf Wiedersehen. Diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. Yeah. Joanna, geboren um Liebe zu geben, verbotene Träume erleben, ohne Fragen an den Morgen. Weil du mich liebst, ist der Tag wieder Leben für mich. Weil du mich brauchst, ist die Nacht wieder Liebe für mich. Was du mir gibst, hab ich niemals zu träumen gewagt. Du hast in mir ein erloschenes Feuer entfacht. Zu spüren, deine Wärme, deine Nähe, weckt die Sehnsucht in mir auf ein Leben mit dir. Du bist die Frau, die jedes Lächeln, jede Zärtlichkeit an mich verschenkt. Du bist die Frau, die alles gibt, was man Liebe nennt. Manchmal möchte ich schon mit dir diesen unerlaubten Weg zu Ende gehen. Manchmal möchte ich so gern mit dir Hand in Hand ganz nah an einem Abgrund stehen, wenn ich dich so sehe, vor mir sehe. Manchmal möchte ich schon mit dir eine Nacht das Wort Begehren buchstabieren. Manchmal möchte ich so gern mit dir, doch ich weiß, wir würden viel zu viel riskieren. Du verlierst den Mann, ich verliere den Freund. Santa Maria, Insel, die aus Träumen geboren, ich hab meine Sinne verloren, in dem Fieber, das wie Feuer brennt. Santa Maria, nachts an deinen schneeweißen Stränden, gebe ich ihre Jugend in den Händen. Glück, für das man keinen Namen kennt. Zieh dich nicht aus, amore mio. Komm doch nach Haus, amore mio. Trink nicht zu viel, amore mio. Bei jedem Glas, amore mio, werd ich ganz blass, amore mio. Zieh dich nicht aus, amore mio. Sieben Fässer Wein können uns nicht gefährlich sein. Das wäre doch gelacht, er steht gerne auf einem Bein. Wir machen durch, komm Freunde, seid bereit. Wie schön war doch die Junggesellenzeit. Sieben Fässer Wein können uns nicht gefährlich sein. Das hat uns nicht um, ja, das schaffen wir ganz allein. Heute feiern wir, auch wenn es traurig ist, dass man schon bald kein freier Mann mehr ist. Sieben Fässer Wein können manchmal die Rettung sein. Wie das Leben spielt, vieles löst sich von ganz allein. Was soll's, jetzt geht's bei uns jetzt richtig rund. Wir feiern, haben einen neuen Grund. Wir haben heute nichts mehr zu verlieren. Uns kann jetzt überhaupt nichts mehr passieren. Oh, oh, oh. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. There were funky China men from funky Chinatown. They were chopping them up, they were chopping them down. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. after all I say. I can't put it off. Just gotta tell her anyway.